Und kann ich jetzt auch noch aufhören? Ja, aber dann gibt es nur ein Teilnehmerzertifikat. Ein Teilnehmerzertifikat? Oh, das ist doch nur was für Angsthasen. Machen wir weiter. Sie fürchten sich ja vor nichts. Na dann, los. Welche Formulierung ist korrekt? A. Da läuft mir das Herz herunter. B. Da stockt mir der Atem. C. Da wird mir kreidebleich. Das muss B sein. Denn bei C kann ich ja nur sagen, da werde ich kreidebleich. Und A ist auch nicht richtig. Ja? Sie haben doch gerade noch über Spinnen gesprochen. Ja, ja, aber... Also, nur als Idee. Wenn diese schwarzen, tellergroßen Spinnen mit ihren haarigen 8 Beinen ganz langsam... Bitte lassen Sie das. Da läuft mir ja... Das Herz? Das Herz. Das Herz? Ach, Sie machen mich ganz nervös. Ich bleibe bei B. Und wenn ich wegen Ihnen verliere, dann laden Sie mich zum Essen ein. Oh, leider nein. Also schade, denn das mit dem Essen wird leider nichts. Aber Ihre Antwort ist richtig. Hurra! Eine intelligente Frau kann man eben so schnell doch nicht durcheinanderbringen. Mal sehen, denn jetzt haben Sie ja noch die Chance auf den Superpreis. Den Superpreis? Wenn Sie die letzte Frage richtig beantworten, bekommen Sie ein Abendessen für 2 als extra dazu. Ein Abendessen? Und wenn ich die Frage falsch beantworte? Dann gibt's nichts. Oh Gott, ein Albtraum. Na gut, probieren wir's mal. Grandios. Frage 4. Wovor haben viele Menschen in München Angst? A. Vor Hunden. B. Vor hohen Bierpreisen. C. Vor noch höheren Mieten. Also, vor Hunden haben nicht alle Menschen Angst. Wie war das denn nochmal? Ich glaube, die Mieten in München sind sehr teuer. Ich wähle C. Super, damit haben Sie auch den Extrapreis gewonnen. Wunderbar, da nehme ich meinen Mann mit, der wird sich freuen. Was? Sie sind verheiratet? Und ich dachte, Sie nehmen mich zum Essen mit. Tja, so ist das nun mal.